Gespräch 4. Ja, guten Tag, Frau Meier. Sie sehen ja toll aus. In den Wald wollen Sie doch wohl bestimmt nicht. Ach, wissen Sie, ich fahre doch jeden Dienstag in die Stadt. Hier im Dorf kann ich ja nicht alles bekommen. Da ist die Stadt schon besser. Da kann ich alles kaufen. Na dann, viel Spaß.